Kundgabe 1461. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.6.1940. Tätigkeit des Willens. Gebrauchet euren Willen in der Weise, dass ihr ihn tätig werden lasset, und gebt euch der festen Zuversicht hin, dass der Herr euch führt, so ihr ihn darum bittet. Dann müsset ihr unweigerlich auch den Willen des Herrn erfüllen. Denn er wird euch so lenken, dass ihr leicht seinem Willen nachkommen könnt, so ihr euch ihm völlig überlasset. Es ist von unnennbarem Wert, sich dem göttlichen Schutz anzuvertrauen, denn seine Liebe ist die größte Gewähr dafür, dass ihr wohl behütet seid. Seine Liebe sucht euch alles Schwere fernzuhalten. So ihr gänzlich in seinen Willen eingehen wollt, wird in eurem Handeln immer nur Gott zu erkennen sein, denn er ist es, der sich durch euch nun äußert. Ihr bedürfet nur der göttlichen Kraft, um nun zu wirken im göttlichen Willen. Und dies ist Sicherheit für göttliches Wirken, das ihr von Herzen begehret, im engsten Verband zu stehen mit Gott, dass ihr euch nimmer trennen mögt von ihm und ihr ihn erkennet überall. Denn überall werdet ihr ihn sehen, immer wird große Kraft ausgehen von ihm. Euer Mut wird sich stählen und alle Hindernisse werdet ihr überwinden. Unterbrechung.